der Welt passiert. Sie macht gern Kreuzworträtsel. Dazu einen Kaffee und ein Brötchen, lecker Brötchen mit Marmelade. Meine Oma, deine Oma, schimpft ständig auf den Staat, denn sie weiß, ja, sie weiß, wer schuld an allem hat. Sie backt ja Marmorkuchen und mit Diät bin ich. Doch meine Oma, deine Oma, ist für ihr Alter ganz okay. Weltkrieg überlebt und die Völker kaufen.